Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel zum Erfolg. Ich hab den Schlüssel, besorgt, was ihr wollt. Ich ficke die Bitches und stapel mein Money und putte drauf auf meinen Körper das Gold. Weed ist im Blunt und die Bitch zeigt den Dick. Mehr Money als Sand am Meer, ich bin sick wie Cancer. Ein Gangster, bist solo Sperma in meinem Benzer. Abrubber Benzer, schmeiß sie zum Fenster einfach raus, weil ich Platz nach dem Sex Kleider kauf. Lieben sie mich und du gehst drauf. Wenn einer Clips, Bullets im Lauf. Ich bin erst 18, doch hab mehr Geld als mein Lehrer. Ich war nie ein Streber, doch hab mehr erreicht als jeder andere, der in der School ist perspektivlos. Ich spiele viele Shows, hab viele Hoes, verdiene Moos. Viele Leute hassen mich, viele Leute lieben mich. Ist mir scheißegal, ich hustle, Bitch, werd übertrieben rich. Und mache Sachen, wovon andere nur reden. Ich trinke Codein und scheiß auf bleibende Schäden. Ich hab kein Benehmen, sag mir, wer hat was dagegen? Früher war ich in der Mall und klaute aus den Läden. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel zum neuesten Beamer Whip. Mein Look ist ganz nice, doch dein Look, er ist widerlich. Armani am Body und die Sneaker sind nice. Das Business am Rufen, catch wieder ein Flight. Die Clubs rasten aus, doch vor zwei Jahren war für den Shit hier noch niemand bereit. Ah, Goldbarren, sie werden nicht von alleine mehr. Dein Hustle hat im Vergleich zu meinem Hustle keinen Wert. Der Schlüssel liegt in unseren Händen, niemals werden wir ihn verschenken. Na, daran ist gar nicht zu denken. Ha, Weed drin im Mercedes. Das Money, das du machst, das ist mir zu wenig. Outfits ästhetisch. Du suchst den Schlüssel, aber vergeblich. Ha? Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel. Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Schlüssel.